Hallo, guten Morgen. Üniversite ist mein Name. Ich bin als Assistent Ärztin Diätetik und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne, Freund Basti, gerne. Ja, ich würde gerne erstmal ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Maus, Max Maus. Maus ist Nachname? Ja, okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 41 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 15. Januar 1982. Okay. Wie schwer und wie groß sind Sie, Herr Maus? Ich bin 1,65 groß und Ja. ungefähr 70 Kilogramm schwer. Okay, was für Beschwerden haben Sie? Was führt Sie uns? Also ich habe seit einiger Zeit Herzstolpern. Ich merke, dass ich so Aussetzer habe, beziehungsweise dass mein Herz immer wieder extra Schläge hat. Extra Schläge. Leiden Sie unter Herzrasen oder nur Herzstolpern? Also es ist kein richtiges Rasen, es ist eher so ein Stolpern. Ja, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Seit ungefähr jetzt 2, 3 Wochen schon. Können Sie bitte beschreiben, wie sind die Beschwerden aufgetreten? Also das kommt ab und zu. Und zwar, wenn ich sitze oder wenn ich arbeite oder wenn ich mich bewege oder wenn ich im Auto bin, dass plötzlich so ein Stolpern kommt, als wenn ich Aussetzer habe am Herzen. Und das macht mir Sorgen. Ja, okay. Wie lange dauert diese Heilstufe? Gefahr? Es dauert ein paar Ein Sekunden. paar Sekunden. Ein paar Sekunden. Ja. Okay. Haben Sie Brustschmerzen? Ich habe keine Brustschmerzen, nein. Ja, okay. Haben Sie Luftnot auf? Ja. Wie bitte? Haben Sie Luftnot? Lustlosigkeit? Ja, Luftnot, Luftnot. Hallo, Entschuldigung, Bekommen Sie Luftnot. schnell so? Ja. Luft. Nee, ich habe ja in dem Moment so ganz, ganz wenig vielleicht, aber nicht dramatisch. Ja. Haben Sie ähnliche Beschwerden früher? Ich hatte keine ähnlichen Beschwerden früher, nein. Ja. Ja, okay. Haben Sie Fieber? Nein. Haben Sie Schweißausbruch? Ich sehe kalte Schweiß Schweißausbrüche? oder? Nee, habe ich auch nicht. Nein. Ich habe keine Schweißausbrüche. Okay. Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Nein. Gar nicht. Okay. Gibt es bestimmte Auflöser für die Schmerzen? Haben Sie bemerkt? Ich habe keine Schmerzen. Ja, Entschuldigung. Für diese Heilstufen, meinte ich. Nein, gar nicht. Also die kommen und gehen, wann sie wollen. Also meistens ist das in Ruhe, es kann aber auch, wenn ich spazieren gehe, sein. Es ist unterschiedlich. Okay, haben Sie geschwollene Beine? Nein. Ja, okay. Also ich habe kein Herzrasen. Es ist nur ein Herz. Ab und zu, Stoppen. als wenn Aussetzer wären, Stolpen wären, genau. Ja, okay. Ist Ihnen über? Nein, mir ist nicht übel. Ja. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein. Ja. Fühlen Sie sich schwindelig? Also, Ich habe keinen Schwindel, aber wenn das kommt, habe ich manchmal das Gefühl, als wäre mir schwindelig. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Ja. Sind Sie umgekippt? Haben Sie es denn Nein. kopiert, kollidiert? Ich habe keine Bewusstlosigkeit gehabt, nein. Ja, haben Sie. Okay. Ist Ihnen schwarz von Augen? Auch nicht. Nein. Okay. Haben Sie Husten? Nein. Auch nicht. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen? Manchmal, also wie jeder von uns, ne? Also Ja. immer dann, wenn's, also nicht immer. Hin Nicht und wieder habe immer. ich Kopfschmerzen. Ja. Wie ist Ihre Kopfschmerzen? Ja, wann haben Sie letzte Kopfschmerzen? Nicht mehr. Schon länger her, weiß ich nicht. Ja, okay. Haben Sie in der Liste Zeit ab- oder zugenommen? Nein, gleich. Wie ist Ihr Appetit? Gut, Gut, gut. okay. Haben Sie Schlafstörungen? Ein- oder Durchschlafen? Manchmal, manchmal. Also, wenn ich Stress habe, meistens. Ja, manchmal. Okay. Können Sie flach liegen ohne Kissen? Wie bitte? Oder mit wie viel Kissen schlafen Sie? Mit einem. Mit einem. Okay. Haben Sie wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie Herzkrankheit, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck? Nee, ist nicht bekannt. Ich nehme nur eine Tablette gegen Cholesterin ein. Ja, was nehmen Sie? Rosuvastatin. Wie viel Milligramm wissen Sie? 10. Nehmen Sie abends nur Abends, ein? ja. Wurden Sie schon einmal operiert? Nein, noch nie. Okay. Ist Ihnen Allergien Hausstaub. bekannt? Hausstaub. Wie äußert sich? Ja, mit Niesen und Juckreiz im Hals. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Wie meinen Sie Ich das? meinte ko gegen Corona und gegen Grunderkrankungen. Ja, also ich war, vor einem Jahr habe ich einen Check-up gemacht bei meinem Hausarzt, da war alles okay. Ja. Ja. Was hat Ihr Hausarzt durchgeführt? Eine Blutuntersuchung vor einem Jahr? Ja, Blutuntersuchungen, körperliche Untersuchungen, Ultraschall hat er gemacht, Urin wurde kontrolliert, wir haben die Medikamente besprochen, wir haben über den Impfpass gesprochen. War alles in Ordnung? Ja. Ja, Ultraschalluntersuchung hat er durchgeführt? Vom Bauch und Auch? von der Schilddrüse. Schilddrüse, ja. Ist alles in Ordnung auf Schilddrüse? Ja. Alles gut. Ja, okay. Drüse. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nee, im Sommer, also vor 6 Monaten Sommer. war ich. Ja, okay. Leiden Sie in der letzten Zeit Nervosität, Unruhigkeit unter? Ja, ein bisschen, also ein bisschen. Ich habe momentan auf der Arbeit habe ich ein bisschen Stress und deswegen Ja. viel Arbeit. Okay. Haben Sie feuchter Arm bemerkt? Eine feuchter Arm, trockene Arm, trockene Haut, Entschuldigung. Nein. Nein. Ja, haben Sie Ihr Appetit in der Liste seit vermerkt? Nein. Nein, okay. Müssen Sie in der Nacht auf die Toilette gehen? Nein, nur wenn ich viel trinke. Ja, okay. Also wenn ich sehr viel trinke, dann muss ich abends immer raus. Oder nachts. Okay. Rauchen Sie, Herr Maus? Nein. Zigarette? Ich bin kein Raucher. Okay. Trinken Sie Alkohol? Manchmal. Manchmal. Also Ja, selten. warte mal. Nur Ja. wenn ich mit Freunden unterwegs bin, draußen, aber auch nicht viel. Ich vertrage Alkohol nicht gut. Okay, was trinken Sie Ja, außer? also Bier oder Cocktails. Ja, wie viel ungefähr? Eine Flasche, zwei Flaschen, Bier, ein Glas Cocktail, so um den Dreh. Okay, nehmen Sie Drogen? Nein. Okay, haben Sie Verstopfung oder Durchfall? Nein, auch nicht. Also Okay. manchmal, aber jetzt akut nicht. Okay. Leben Ihre Eltern noch? Ja. Ja, leiden Ihre Eltern irgendwelche Krankheiten? Also Wie? meine Mutter hat eine Schilddrüsenunterfunktion und Aha. mein Vater, der hat eine Gicht. Gicht, ja. Okay. Haben Sie Schwester? Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Okay, was machen Sie beruflich? Ich bin ITler. Ich bin also mit dem Computer. Ja, okay. Ja. Wie ist Ihre Familienstadt? Ledig. Ich lebe Ledig? allein. Okay. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben? Ja, wie ich gerade gesagt habe, momentan ist ein bisschen viel los, viel Stress. Und muss halt viel arbeiten. Okay, treiben Sie Und lange Sport? arbeiten. Bitte? Treiben Sie Sport? Ich versuche Ausgleich mit Sport am Wochenende, ja. Aber ich schaffe das Was leider nicht machen immer. Ich bin auch ein bisschen korpulent. Also ich habe ein bisschen Gewicht. Versuche das wegzubekommen, aber wird schwierig. Aber ich versuche. Sie? Ja. Mit Fahrradfahren und Fitnessstudio versuche ich das. Okay. Waren Sie schon einmal beim Kardiologen oder ja, wurde bei Ihnen eine Echokardiographie durchgeführt? Was ist das? Ja. Das ist eine Herzuntersuchung mit Ultraschall. Nee, EKG wurde schon mal gemacht. Aber Ja. Ultraschall vom Herzen habe ich noch nicht bekommen. Nein. Okay. Wann wurde EKG Beim durchgeführt? Checkup letztens. War alles auch in Ordnung? Ja. Danke. Also vor einem Jahr, ne? Ja, okay. Okay, ich habe meine Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Fällt Ihnen noch etwas ein? Ist das etwas Schlimmes, was ich habe? Ist das Ja. etwas Schlimmes, was ich habe? Ja, ich erkläre Ihnen jetzt, was sollen wir machen. So heißt, ich kann noch nicht genau Diagnose gestellt. Wir müssen zur Abklärung, wir müssen noch ein paar Untersuchungen, wie körperliche Untersuchung, Blutuntersuchung und EKG-Untersuchung. Ja, nach der Untersuchung können wir eine richtige Diagnose stellen. Es ist zu früh, etwas zu sagen. Okay. Okay. Muss ich heute im Krankenhaus bleiben oder kann ich wieder nach Hause? Ja, es ist früh. Wir müssen erstmal die Untersuchungsergebnisse abwarten. Hm. Danach erkläre ich alles Schritt für Schritt. Ja. Ich Und ich dann. werde auch mit Ihrem Fall mit Oberarzt sprechen. Dann Ja. sage ich Ihnen, ja, woran das liegt und was, ja, was ist weitere Vorgehen. Muss ich mir Sorgen machen? Ja, ja, es ist so früh etwas, ja, nach der Untersuchung kann ich Ihnen genau sagen, es ist so früh. Ich weiß nicht, was fällt Ihnen noch. Sie wissen nicht, was ich habe. Ja, momentan, ich wüsste nicht, aber nach dem Untersuchungsergebnis kann ich Ihnen genau sagen, was fällt Ihnen. Ja, muss ich mir Sorgen machen oder muss ich mir keine Sorgen machen? Ja, Sie machen keine, Sie haben sehr gut gemacht, dass Sie ins Krankenhaus gekommen. Wir sind ein Erfahrene, unser Team hat eine große Erfahrung darüber. Machen Sie bitte keine Sorgen. Wir machen das Beste für Sie. Alles klar, okay, dann warte ich ein bisschen. Okay. Haben Sie Fragen, andere Kollegen? Möchten Sie etwas hinzufügen? Oberarzt. Ja. Haben Sie Zeit? Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ja, gerne, los. Ja, ich berichte über Max Maus. Er ist 41 Jahre alt, 5.1.1982 geboren und 1,70 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns wegen seit 3 Tagen bestehende Palpitation vor. Drei Tage. Drei Tage? Seit 3 Tagen Oder drei bestehende. Wochen? Ja, ich hab fast gesagt, okay. Seit 3 Tagen Wochen, bestehende ja. Palpitation vor. Er berichtete, dass die Beschwerden in Ruhe auch in Belastung habe. Er habe keine ähnliche Frühe gehabt. Er war vor einem Jahr durch Hausarzt vor einem Jahr untersucht, ja, nicht so gut. Er hat einen Check-up gemacht, oder? Er hatte vor einem Jahr beim Hausarzt einen Check-up gehabt. Da gibt Blutuntersuchung, Schilddrüsenuntersuchung, EHG, war alles in Ordnung. Die Fragen nach Fieber, Nausea, Beinödeme, Furdunfernheit, die vegetative Anamnese sind unauffällig. Bei ihr eine Hausstauballergie bekannt, die sich durch Niesen und Schluckreiz äußert. Er sei vollständig geimpft. Er war in letzter Zeit nicht, er habe keine Reise in letzter Zeit. Als an Vorerkrankungen leider an Hyperchloristinämie, Wie bitte? mit An Muster. was? An was? An was leidet Hyperchloristinämie. er? Der Cholesterinämie. Cholesterinämie. Hypercholesterinämie, Cholesterinämie. Hyperkolesterinämie, die mit Rosuvastatin 10 Milligramm eins abends behandelt. Er ist nicht Raucherin, er trinke gelegentlich Alkohol, ein, zwei Flaschen Bier oder Cocktail. Er habe keinen Kontakt mit Drogen. Als Familienanamnese Arthritis urtica beim Vater und Hypothyreose bei Mutter. Er habe keine Geschwister. Er arbeitet im IT-Bereich. Er ist ledig, lebe allein. Er habe Stress im Alltag. Er treibe nicht regelmäßig Sport. Er fahre Fahrrad am Wochenende als Sport. Die bisherige anamnestische Angabe gehe ich von einem Herzerkrankung aus. Von einer Herzerkrankung. Ja, eine Herzerkrankung. Was für Ja. eine Herzerkrankung? Herzstörung. Ja, Herzrhythmusstörung, oder? Herzrhythmusstörung, okay. Ja, Herzrhythmusstörung. Ja, meine Verdacht über zu bestätigen, möchte ich erstmal körperliche Untersuchung. Ich höre die Hals auf. Ich messe Blutdruck und ja, ich messe Blutdruck und ich taste dann Fuß. Als Labordiagnostik werde Was ich machen Sie noch? Was machen was Sie noch? bei körperlicher Untersuchung meinen Sie? Vorher sogar. Vor der körperlichen Untersuchung, was machen Sie? Ein EKG schreiben. Richtig, ganz wichtig, ne? Okay, Ja. und dann? Ja, und dann Laboruntersuchung, als Differentialdiagnose denke ich an eine Hyperthyreose, aber Hypertrophose, okay. Hyperthyreose, ja, und Kann das es auch kann Anämie sein, Anämie, okay. Anämie, ja. An was für eine Herzrhythmusstörung denken Sie denn? Gibt ja verschiedene. Ja, gibt es verschiedene. Es kann AV Druck, nicht AV Block? Extrasystol, Ventrikuläre Extrasystole, richtig? vertikuläres Extrasystol. Kann das auch Vorhofflimmern sein? Ja, Arteriovenipulation? es kann sein, aber ja, es kann sein, ja. Kann sein, muss aber nicht, ne? Ja, aber ja. Okay. Sie haben gesagt, er trinkt keinen Alkohol, er nimmt keine Drogen ein, ne? Was machen Sie mit dem Patienten aktuell? Sie haben untersucht, EKG, was Sie geschrieben haben, ist unauffällig. Sehen Sie nichts. Normaler Sinusrhythmus. Okay? Was macht man mit dem Patienten jetzt? Ja, ich warte Blutuntersuchung. Okay, die sind unauffällig. Die sind unauffällig. Die sind Ja, in Ordnung. ich meine gerne 24 Stunden EKG-Messung, ja, Langzeit-EKG-Bestimmung. Genau. Das müssen Sie machen. Warum müssen Sie das machen? Ja, jetzt, ja, wie momentan sind Patienten unauffällig, aber ja, im Laufe tagsüber gibt es Herzstolperattack. Ja, momentan gibt es keine Palpitationattack, aber ja, mit Langzeit-EKG kann ich bestimmen. Genau, man kann das dann objektivieren, ne? Oder man kann das 24 Stunden oder vielleicht sogar 48 Stunden messen, um zu gucken, ob er nicht höhergradige Rhythmusstörungen hat. Er kann ja auch Salven haben, ne? Also ventrikuläre Salven. Und das wäre dann gefährlich zum Beispiel, ne? Auch wenn er bisher noch nicht synkopiert ist, kann es sein, dass er tatsächlich schwergradige Rhythmusstörungen hat. Aber wir gehen mal davon aus, dass er nur eine ventrikuläre Extrasystolie hat. Was machen Sie noch, außer einem Langzeit-EKG? Was machen Sie noch für Diagnostik? Und was können Sie noch machen? Belastung EKG oder Ja, Echokardiografie. mit Belastungs-EKG ist gut. Was Und noch? Echokardiografie. Genau, Echokardiographie, ne? Genau. Manche Extrasystolen kann man auch erst sehen, wenn man sich belastet. Ich meine, der Patient hat erzählt, dass es in Ruhe auftritt, aber vielleicht merkt er die anderen auch gar nicht. Und wenn er unter Belastung ist, mal Fahrrad fährt, kann es sein, dass er richtige Salven hat, ne? Das muss man dann auch objektivieren. Ja. Okay. Und wenn er jetzt eine ventrikuläre Extrasystolie hat, nur eine ventrikuläre Extrasystolie. Was machen wir mit dem Patienten? Wie therapieren wir ihn? Ja, Therapie. Regelmäßig kardiologische Kontrolle. Ja, er kann immer zur kardiologischen Kontrolle gehen, aber er hat Beschwerden. Wie lösen Sie seine Beschwerden? Keine Ahnung. Der Kardiologe kann seine Beschwerden auch nicht mit Gucken lösen. Sie müssen ihm etwas mitgeben, Sie müssen ihm etwas empfehlen. Was Ja. empfehlen Sie dem Patienten? Amiodipin, Nein. an, Sie haben gesagt, er hat Stress. ja. Er muss Schicken, sicherlich den ja. Stress reduzieren. Vielleicht fragen Sie ihn beim nächsten Mal, ob er Energy Drinks trinkt. Manchmal tritt das auch mit Energy Drinks auf, ne? Ich habe zum Beispiel oft Patienten gehabt, die regelmäßig unter Stress, weil sie arbeiten müssen, weil sie wach bleiben müssen, viel Kaffee trinken, viel Energy Drinks trinken. Das müssen sie reduzieren zum Beispiel. Aber Sie können dem Patienten auch medikamentös helfen. Wie können Sie medikamentös helfen, damit diese ventrikulären Extrasystolen weniger werden? Man kann ein Medikament geben, das er Ja. ein bis zweimal am Tag nimmt. Schon mal Beta-Blocker gehört? Ja. Ja. Ja, diese Beta-Blocker wirken am Herzen und sorgen dafür, dass der Rhythmus stabilisiert wird. Ne? Das kann man ihm empfehlen. Aber Sie müssen den Patienten natürlich erstmal checken, wie Sie schon richtig gesagt haben, mit Blutabnahme, EKG, Langzeit-EKG, Belastungs-EKG und sogar auch Echokardiographie. Und wenn das alles unauffällig ist, dann muss man ihm einen Beta-Blocker empfehlen, wenn er symptomatisch ist. Normalerweise sind ja ventrikuläre Extrasystole nicht gefährlich. Ne? Die hat jeder von uns. Wichtig ist hier nur zu schauen, ob er eine höhergradige ventrikuläre Extrasystolie hat. Wie oft er das am Tag hat. Ob er das nur 100 Mal hat, 200 Mal oder ob er das 10.000 Schläge hat, wissen wir nicht. Ja? Oder ob er Salven hat oder Pausen hat. Okay? Haben Okay. Sie Fragen? Oder ist etwas unklar geblieben? Ist das ein schwieriger Patient oder ist es ein einfacher Patient für Sie? Ja, der Patient hat nicht so viel Beschwerde. Für mich ein bisschen Ja. schwer. Ja, Er hat wenig Beschwerden, das ist richtig. Aber werde er hat eine Beschwerde, dieses Herzstolpern. Fragen stellen. Eine Und wichtige das Beschwerde. stört ihn, ja. Das stört den Patienten, wenn er sitzt, wenn er Fernsehen schaut, wenn er arbeitet, immer wieder dieses Herz stolpern. Das macht ihn unruhig, das macht ihn besorgt, er ist besorgt, ja. Vielleicht hat er doch eine schwerwiegende Erkrankung, ne? Und man muss diesen Patienten beruhigen. Ist alles okay, jeder von uns hat das, ne? Wir müssen gucken, ob das eine höhergradige Herzrhythmusstörung ist oder ob das nur eine ventrikuläre Extrasystolie ist. Und die kann man ganz gut mit einem Beta-Blocker, mit Stressminimierung, beziehungsweise auch gucken, warum das ausgelöst wird. Ne? Er kann aber auch eine strukturelle Herzerkrankung haben, zum Beispiel eine abgelaufene Myokarditis. Ne? Man muss ihn fragen, ob er einen grippalen Infekt gehabt hat vor kurzem, ne? Ob er Covid gehabt hat zum Beispiel oder ob irgendwas anderes passiert ist. Aber in der Regel ist es eine gutartige Erkrankung, diese ventrikuläre Extrasystolie. Haben Sie alles verstanden? Ja, okay, das freut mich. Gibt es sonst Fragen in der Runde? Irgendwas, was unklar ist, was wir nochmal besprechen sollten? Oder war alles klar? Abi teşekkürler. Öncelikle hani hasta olarak sizin yaptığınızda bu, endişe etmeli miyim diye sorduğunuzda orada ne demeliyiz? Ya da doktoranın zaten güzel cevap verdi ama ekstra hani böyle bir şey söylemek gerekiyor mu? Ben zaten titizlikle sordum orada, muz içmeye zor mu machen diye. Doktorum da şunu söyledi. İlk önce weiß ich nicht dedi, keine Ahnung dedi. Yani bilmiyorum, ob sie sich Sorgen machen müssen diye. Bu yanlış bir şey. Hastayı tedirgin etmemek lazım. Dolayısıyla machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind hier in guten Händen. Wir werden Sie hier überwachen. Wir werden Untersuchungen machen. Und es ist noch zu früh, etwas zu sagen. Wir müssen Diagnostik machen. Und danach können wir Ihnen mitteilen, was Sie genau haben. Die Tamam abi, teşekkürler. Anlaşılmayan bir şey varsa sorabilirsiniz, yani herhangi bir veya uzmanlarımız arada varsa onlar da sağlayabilir. Tentriküleri ekstrasistoli genelde sık rastladığımız bir şey. Dahiliye bölümde, kardiyoloji bölümünde veya aile hekimliğinde. Bunun genelde sebeplerini araştırmak lazım. Neden kaynaklı? Stres olabilir, alkol olabilir, uyuşturucu olabilir. Bazen enerji içecekleri var. Gençler özellikle çok içiyor. Bunlar da kaynaklanabiliyor. Abi ben şey soracağım. Bu Hersch-Tolpe'nin, Hersch-Klopp'un farkı ne ya? Ben tam bilmiyorum. Hertz-Klopf'un daha çok ritim normal attığı zaman, hızlı attığı zaman. Hertz-Tolpe'nda işte kalbiniz takla attığı zaman, yani böyle ansızın bir ritim bozukluğu olduğu zaman veya bir ansızın kalbiniz duruyor gibi oluyor veya bir çok sert bir atış oluyor kaç kez arka arka. Buna Hertz, bu genelde ventriküler ekstazi oluyor. Hertz-Tolpe'nda çoğu zaman mesela supraventriküler ekstazi olduğu zaman, supraventriküler olduğu zaman oluyor. Böyle Hertz-Rasen, Hertz-Klopfen, bunlar ritimli oluyor mesela. Ama Hertz Stolpan ritimsiz oluyor. Ansızın geliyor. Sağ olun, teşekkürler. Abi bir de Aussetzer dediniz ya, onu tam olarak Türkçe nasıl anlamalıyım? Türkçe ne sanayım? Yani Türkçe tam olarak bilmiyorum ama kalbi duruyor yani birkaç saniye. Kesici Öyle hissediyor. gibi bir şey demek. Atom Aussetzer. Aynen, yani Atem Aussetzer, O da Herz Herzschlag Aussetzer. Aussetzer, yani bir müddet bir şey Kesik yapıyor. zaman gibi bir şey. Aynen, herhalde. Duraklaması değil mi? Efendim? Duraklaması. O anda Aynen, durmasın aynen, diye. aynen. Tamam. Aynen. Teşekkür Yani zaten bir ventriküler ekstazisyondan sonra kısa bir duruyor zaten. Tekrar ritmi bulmak için onu öyle hissediyorlar. Ama burada senkop yok. Yok, yok. Tamam. Bazıları da şey diyor, mesela böyle atrial fibrilasyonda, yani foaf limanında veya çok hızlı attığı zaman supraventriküler tahikardide sanki diyor içinde bir kuş var da kuşun kanatları çırpıyor. Yani bunu Almanlar da diyor. Also ein Vogel in mir wäre, der die ganze flattert, flattert diyor. Yani bu da oluyor bazen. Bunları söylüyorlar. Bunlar ama daha çok böyle hızlı attığı zaman. Daha çok foaf, flattern, foaf, fliman, bunlar da olduğu zaman bu tarz anlatıyorlar. Ekstazistolü daha çok işte dediğim gibi Herzstolpern, Aussetzer, bu tarz kısa süren bir şey. Başka Önemli sorusu olan burada, olan. hastayı şunu diyeyim size, yani ciddi bir şey olmadığını, zaten 3 haftadır çekiyor bu hasta bunu veya 3 haftadır semptomları var. Korkmamasını, herkes olabilen bir şey. Eğer ki çok rahatsız ediyorsa ilaçla bir müddet tedavi edip semptomları azaltmak veya tamamen devre dışı bırakmak. Bunları söylemek gerekiyor. Hastayı rahatlatmak gerekiyor. Ayşegül'üm teşekkür ederim. Umarım bir faydası olmuştur. Evet abi, yani teşekkür ederim. Gerçekten faydalı oldu. Kardiyoloji yani biliyoruz da bu hastayı, hani Şeye birebir. dikkat edin bence. Açıkçası beklemedi bir hasta çıktı. Ben sizden hani ekolojisi şey fark verseydim falan. Şeye dikkat edin biraz yalnız. Bu E ve Z diyorsunuz ya. Yani mesela hasta erkekti. Siz daha çok di pasiyentin dediniz, ara sıra yanlış Evet, hatırlamıyorsam. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. biraz anamnezi sistematik sormaya çalıştım ama inşallah sorabilmişimdir tüm Yok soruları. Yani yok. düşündüğüm şeyleri Anamnez iyiydi, fena değildi bence. Belki Bence bir bu köşe kısım sorusu. şey katabilirsiniz mesela, bu dediğim gibi illaki uyuşturucu değil de bu energy drinkleri falan var mesela. Bunlar gerçekten son Aynen. zamanlarda aşırı derece yoğun kullandığı için gençlerde, yani bu hasta da genç sayılır. 41 yaşında sonuçta. Stres, ondan sonra mesela uyku için bir şey alıyor musunuz veya ayakta kalmak için, uyumamak için bunları sorulabilir yani. Çünkü bunlar da bazen kalpte sıkıntı yapabiliyor. Hastanın dediklerini doğrulama anlamında okey ya da good hangi kelime daha uygun? Okey kullanabilirsiniz. Çabuk şaşlandım. Anladım diyebilirsiniz. Bunu diyebilirsiniz. Okey. Good da diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Daha çok iş arkadaşlarım derseniz hasta kendisini daha güvenli hisseder yani. Teşekkürler. Yani şu bazen eğer ki anlamadıysanız belki şu fayda olur. Tekrar cümleyi kendiniz tekrarlarsanız, mesela diyorsunuz ki wie alt sind Sie? Atıyorum misal olarak. Diyor ki, ich bin 27 Jahre alt diyor. Siz de diyebilirsiniz, okay, Sie sind 27 Jahre alt diye teyit ediyorsunuz yani. Ama şunu da yanlış anladıysanız atıyorum, okay, Sie sind 37 Jahre alt. Hasta zaten düzelecekse, nein, ich bin 27 Jahre alt diyecek. Tekrar siz de orada aldığınız cevabı düzeltmiş olacaksınız. Yani böyle sigara içmiyorsun gibi, yani sigara içmemesini şey yapma, onaylama anlamında good falan, o anlamda hani teyit o Tabii konuda. diyebiliriz. Sehr gut. Das ist gut. Güzel. Das ist gut. Sehr gut. Weiter so. Bunları diyebilirsin. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocamızı daha da fazla tutmayalım. Yani sorunuz varsa sorabilirsiniz. Biraz vaktim var. Herhangi başka konular varsa 10 dakika daha konuşabiliriz istiyorsanız, ama siz bilirsiniz. Sonuçta pazar. Siz bilirsiniz. Tamam. Başka sorular da olabilir, sormak istiyorsanız. yok sanırım hocam. Çok teşekkür ediyoruz Tamam. tekrardan. Çok Evet, sağ olun. teşekkür ederim. Aynen. İyi Ben pazarlar diliyorum. iyi Başarılar diliyorum pazarlar, size. hayırlı pazarlar. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Pazarlar.